Ins Museum gehen, sich einen Begriff machen und den Schnüren aus dem Unrat am Bildrand, dem Restmüll der Nächte, der Ritze am Fuß der Brunnenmauer, in den Tropfen der Fontäne spiegeln sich die Zeichen für die Bildunterschrift. Doppelpunkt. Karel auf Papier, Öl auf Papier, Kohle und Pastell auf Papier, Federkreide und Aquarell auf Papier, Pinsel auf Papier, Dye, Öl Bleach, auf Papier, print Öl auf Karton, mounted to Tusche aluminium, auf oil Paus, on Papier, canvas, Feder oil und Kreide und Pinsel und Aquarell auf Mirror, Papier, Öl und Spotlessung ohne Papier, Titel, Digital, über Kohle und Öl, Jute, Bronze, Kreide über Radinsel auf Künstlerin ohne Titel, Pigment, Aquarell, Steckheide, Silber, Gelatine, Papier, Neon, Öl, Fluoreszenz, Künstlerin Farbe, Pigmente, ohne Öl, Glas, Holz, Öl Titel, auf Holz, Fluoreszenzfarbe ohne Karton, Verteilerstecker, ohne Titel, ohne Öl, Silber, Gelatine, Tempo, Papier, also Kupferstich, Neon, Pinsel auf Kupferstich, radikalt ohne Nadel. Ins Museum gegangen, Begriffe gemacht, der Begleittext am Anschlag, strudelnd, strauchelnd, keuchend, heavy lifting für die Didaskalia im großen Theater, im Stück für fällige Heferl und gekippte Latrinen, das Zwielicht verneigt, verliebt, beseelt das in ihm wohnende Glump.